Mit einer Hacke auf der Schulter, noch vor dem ersten Hahnenschrei. Diesen verrückten Mut im Herzen, nur einen Kanten Brot dabei. Jeder aufs Feld bestellt die Erde, die Karawane zieht vorbei. Nur um zu leben, so zu leben, täglich die Knochenschinderei. Von Sonnenaufgang bis die Nacht kommt, hört auf dem Traum den eigenen Schrei. Dann geht er aufs Feld, bestellt die Erde, die Karawane zieht vorbei. Wird sich und schluckt die Wut herunter, ihm gehört nur die Plackerei. Felder und Haus gehören den anderen, immer dieselbe Litanei. Er geht aufs Feld, bestellt die Erde, die Karawane zieht vorbei. Lächelt Freund ein mit seiner Sense, weiß er, die Zeit ist bald vorbei. Schaufelt sein Grab sogar noch selber, wartet und bleibt sich selber treu. Er geht aufs Feld, bestellt die Erde, die Karawane zieht vorbei. Legt sich ins Grab, wenn dann die Nacht kommt, stirbt vor sich hin, ist endlich frei. Man braucht ihn nicht mal zu vergessen, nein, er macht keine Schererei. Ruhe im Frieden in deiner Erde, die Karawane zieht vorbei. Die Karawane zieht vorbei.